kam da raus und hat von uns Besitz genommen. Du hast es dir ins Haus gebracht. Es ist jetzt in deinem Schlafzimmer und starrt dich an, während du schläfst. Ich weiß, wie das klingt. Faxi.